HR Info. Wissenswert. Herzlich willkommen zu Wissenswert. Mein Name ist Daniel Sulzmann. Barack Obama, der 44. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Seit seiner Wahl 2008 steht er für eine liberale Ära, die jetzt in diesen Tagen zu Ende geht. Was das alles mit der amerikanischen Popkultur, der Popszene, der Musikszene in Amerika zu tun hat, das erklärt uns mein Kollege Klaus Walter. Und singen kann er auch. So oft und so gern wie keiner seiner Vorgänger erhob der erste afroamerikanische Präsident der USA in der Öffentlichkeit seine Stimme zum Gesang. Das brachte und bringt ihm viele Sympathien, zum Beispiel von dem weißen amerikanischen Schriftsteller Richard Ford. Für mich persönlich war es das beste und hoffnungsfrohste politische Ereignis meines Lebens, dass er gewählt und wiedergewählt wurde und dabei all die Jahre der anständige Mensch blieb, der er ist. Und auch sie kann singen, weil hinter jedem großen Präsidenten eine mindestens ebenso große First Lady steht, die ebenfalls viele Sympathien auf sich zieht, zum Beispiel von dem schwarzen amerikanischen Autor Greg Tate. Ja, wir alle werden den schieren Funk von Königin Michelles Regentschaft vermissen. So mutig wie anmutig hat sie ihre Zeit im Oval Office absolviert. Die Königin der beseelten Verbindlichkeit wird bei vielen von uns ein traumatisches Post-Michelle-Syndrom hinterlassen. With three words that will ring from coast to coast, from sea to shining sea. Yes, we can. So hatte alles angefangen, mit drei Worten, die zu einem Markenzeichen werden sollten. Yes, we can. Damit versammelt der bis dahin kaum bekannte Kandidat eine bunte Gefolgschaft hinter sich. Er stiftet ein nicht näher definiertes Wir. Und wir können ein nicht näher definiertes Ziel erreichen. Yes, we can weckt Erinnerungen. Der Slogan triggert etwas an im popkulturellen Gedächtnis Amerikas. Vor allem im popkulturellen Gedächtnis des schwarzen Amerika. Die Älteren erinnern sich an I know we can make it. I know that we can. I know darn well we can work it out. Yes, we can. I know we can, can. Yes, we can, can. Oh, why can't we? If we want it, yes, we can, can. I know. Yes, We Can Can, geschrieben vom Southern Soul-Veteranen Alan Toussaint und 1973 ein Hit für die Pointer Sisters. Die vier schwarzen Schwestern formulieren so eine Art Mikroprogramm für den späteren Präsidenten. Jetzt ist es an der Zeit, für alle guten Menschen sich zusammenzutun. Wir müssen unsere Probleme und unsere Konflikte beseitigen, um zu leben wie Brüder. Und wir müssen die Frauen dieser Welt respektieren. Ich weiß, wir können das schaffen. Oh yes, we can. I know we can, can. Die etwas Jüngeren erinnern sich derweil an Can I kick it? Yes, we can. Can I kick it? Yes, we can. Can I kick it? Yes, we can. Can I kick it? Yes, we can. Can I kick it? Yes, we can. Can I kick it? Yes, we can. Can I kick it? Yes, we can. Can I Kick It, 1989 ein Hit für A Tribe Called Quest. Die Einnahmen aus dem Song gingen allerdings an Lou Reed, dessen Walk on the Wild Side hier prominent gesampelt wird. Der Text von Can I Kick It ist weniger konkret als Yes We Can Can, enthält aber Schlagworte wie Afrocentric Living oder Funky Behavior und die passen ganz gut auf den Sohn eines kenianischen Vaters mit seinem funky Auftreten. Yes, we can, the justice and equality. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. The opportunity and prosperity. Yes, we can. The opportunity. In kürzester Zeit wird Yes, we can zum geflügelten Wort. Im Wahlkampf 2008 entsteht der Song zum Slogan. und das Video. Rund 2 Dutzend amerikanische Prominente bekennen sich zu Obamas Wahlspruch, darunter Will I Am von den Black Eyed Peas, die R&B-Sängerin Nicole Scherzinger, der Rapper Common, Hollywood-Star Scarlett Johansson, der Pianist Herbie Hancock und Kareem Abdul-Jabbar, die Basketball-Legende. Letzteres dürfte den ehemaligen Basketballer Barack Obama besonders gefreut haben. Auch John Legend hat seinen Auftritt in Yes We Can. Der R&B-Star sollte später noch einmal seinen Teil zur Legendenbildung beitragen, als Mitproduzent des Kinofilms Southside With You. Der Film erzählt die Geschichte vom ersten Date zwischen Michelle Robinson, der späteren First Lady, und Barack Obama. In Deutschland kam der Film unter dem Titel My First Lady im vergangenen Herbst in die Kinos. Aber 8 Jahre nach dem erfolgreichen Yes We Can-Wahlkampf sind nicht mehr alle begeistert von den Obamas. When you are elected, the world cry for joy. We thought we had power. The truth telling on board. Now the news is you spying. Als du gewählt wurdest, hat die Welt geweint vor Freude. Wir glaubten, wir hätten einen Vertreter der Wahrheit an die Macht gebracht. Und jetzt, du spionierst, du exekutierst ohne Gerichtsverfahren, du bestrafst die Whistleblower, die die Wahrheit sagen. Wie Kinder haben wir an dich geglaubt, Obama. Anoni singt den Obama-Blues. Die Künstlerin, die wir kannten als Anthony, verpackt ihre Enttäuschung über den Präsidenten in eine Art Trauergospel. A Republican in Blackface. Obama ist ein Blackface-Republikaner. Das sagt der renommierte afroamerikanische Aktivist Colonel West. Blackface Republican, das heißt nicht nur Republikaner mit schwarzem Gesicht. Es spielt auch an auf eine im 20. Jahrhundert verbreitete rassistische Praxis im Showgeschäft. Wenn weiße Schauspieler sich das Gesicht schwarz anmalen und sich über Schwarze lustig machen, dann ist das Blackfacing. War Barack Obama ein schwarzer Präsident? Auf diese Frage hat er stets geantwortet, er wolle der Präsident aller Amerikaner sein. Einer der Urkonflikte seiner Amtszeit gewissermaßen die Obama-Zwickmühle. Findet auch Sebastian Moll, seit 2002 US-Korrespondent für diverse deutsche Medien in New York. Durch seine Angst davor, in seinen ersten beiden Amtsperioden sich für schwarze Bürgerrechtsthemen wie Masseninhaftierung, Polizeigewalt, Arbeitslosigkeit und schwarze Armut stark zu machen, hat er schnell den Rückhalt politisch aktiver, progressiver Schwarzer verloren. Die Hoffnung, die man 2008 gehegt hatte, dass seine Präsidentschaft eine postrassische Ära in Amerika einleitet, ist rasch enttäuscht worden. Er konnte die Gräben in der amerikanischen Gesellschaft einfach nicht überbrücken. Obama selbst sagt jetzt immer häufiger, dass solche Erwartungen von Anfang an unrealistisch waren. Allerdings ist es auch sehr unglücklich, dass ausgerechnet unter Obama die tiefe rassische Spaltung des Landes so deutlich zutage getreten ist, wie seit den 60er Jahren nicht mehr. Das Thema Polizeigewalt steht ganz oben auf der nationalen Agenda heute, eben so wie die Masseninhaftierung von Afroamerikanern und die fortgesetzte wirtschaftliche Diskriminierung. Das ist zum Teil sicher den neuen Medien geschuldet. Man könnte aber auch argumentieren, dass die Entstehung einer neuen, radikalen und selbstbewussten Bürgerrechtsbewegung, der Black Lives Matter-Bewegung, nicht zuletzt auch Obama zu verdanken ist. Die Enttäuschung darüber, dass Obama sich nicht nachdrücklicher für schwarze Belange eingesetzt hat, hat hier zweifellos dazu geführt, dass sich schwarze politische Gruppen stärker und deutlicher artikuliert haben. Und das verhält sich ähnlich mit der Occupy und jetzt der Bernie Sanders-Bewegung, die sicherlich auch darauf zurückzuführen ist, dass Obama sich zu dem Thema Ungleichheit nicht so deutlich aktiv geworden ist, wie man es von ihm erhofft hatte. Man muss aber auch festhalten, dass Obama unter Afroamerikanern trotz allem bis heute verehrt wird. Man ist nach wie vor sehr stolz auf ihn und sieht Obama als, oder sie sehen Obama auch als ihren Präsidenten und ist sehr zornig darüber, wie schlecht er von der Opposition behandelt worden ist. Pride is the one to blame, yeah. 'Cause I know I don't understand just how you Allerdings gibt es Indizien dafür, dass Barack Obama zum Ende seiner Amtszeit mehr Black President ist als Blackface. Immer häufiger findet er deutliche Worte und Gesten, etwa zum weiter grassierenden Rassismus in seinem Land. Und Obama macht Symbolpolitik mit den Mitteln der Popkultur. Er verblüfft als Rapper in Talkshows und empfängt Soul-Veteranen im Weißen Haus. Mit seiner Frau Michelle bildet Barack das Power Couple Nummer 1 der African-American Aristocracy. So die Kritikerin Sonja Eismann. Gemeinsam dinieren die Obamas mit dem Power Couple Nummer 2 der African-American Aristocracy. Mit Beyoncé und Jay-Z. Am 4. Juli 2016 beim Barbecue zur Feier des Unabhängigkeitstags gastieren zwei der populärsten schwarzen Popstars der Gegenwart im Weißen Haus. Die Sängerin Janelle Monáe und der Rapper Kendrick Lamar. Der Präsident verbindet mal wieder die großen Ewigkeitsthemen der Nation mit den kleinen Alltagsdingen seiner Familie und übt den Schulterschluss mit Popstars. Im blau-weiß karierten Button-Down-Hemd steht er da. Der ehemalige Basketballer Obama ist einen Kopf größer als Kendrick Lamar. Die noch etwas kleinere Janelle Monáe hält er im Arm und drückt sie an sich. Unglaubliche Talente seien die beiden, sagt der Präsident. Und er hoffe, dass wir diese Incredible Talents gemeinsam erleben und teilen. Wir, das sind die 5000 Bürgerinnen und Bürger im Weißen Haus am Feiertag der amerikanischen Unabhängigkeit. So, on behalf of all of us, obviously we were hoping to share their incredible talents with 5000 people out on the South Lawn. 4th of July is about family. It's about the American family. It's about us getting together with the people we love most. We all know that our freedoms are dependent on. Der 4. Juli sei ein Fest der Familie, sagt der Vater zweier Töchter. Er bedankt sich bei den geladenen Soldaten und Polizisten dafür, dass sie jeden Tag für uns und unser Land kämpfen und erinnert daran, dass auch die Unabhängigkeit erkämpft werden musste. Und dass es immer noch Leute gibt, die keine Arbeit finden, die kein Dach über dem Kopf haben und dass dieses großartige Land dafür kämpfen muss, dass jeder und jede eine faire Chance bekommt, dass jedes Kind eine gute Erziehung bekommt und so weiter. Janelle Monáe, die sich inzwischen aus der Umarmung durch den Präsidenten gelöst hat, bekräftigt seine Worte immer mal mit heftigem Kopfnicken. Zwischendurch gibt's Applaus und dann findet Obama einen überraschenden Ausweg aus der staatsmännischen Routine. Es sei nun mal der Job eines Vaters, seine Töchter zu blamieren. Und zufälligerweise sei der Geburtstag unseres Landes auch der Geburtstag seiner Tochter Malia. Just because it's a job of a father to embarrass his daughters, I've got one last job. It just so happens that we celebrate our country's birthday on the same day that we celebrate my oldest daughter's birthday. So, just a quick happy birthday for Malia. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Malia. Happy birthday to you. Thank you, everybody. God bless you. God bless America. Janelle Monáe, Kendrick Lamar, der Präsident und 5000 Gäste im Weißen Haus singen Happy Birthday für Malia Obama und dann God Bless America. Barack Obama und seine Frau Michelle verstehen sich darauf, das Wohl der Familie mit dem Wohl der Nation zu verknüpfen. Was gut ist für die Obamas, ist auch gut für Amerika und umgekehrt. Zur Selbstinszenierung der öffentlichen Familie Obama später mehr. Jetzt zu einem anderen nationalen Feiertag in den USA, die Verleihung der Grammys. Am 15. Februar 2016 werden die begehrten Preise in Los Angeles zum 58. Mal vergeben. Der Rapper Kendrick Lamar ist gleich in 11 Kategorien nominiert. My nose is round and wide. You hate me, don't you? You hate my people. Your plan is to terminate my culture. You're fucking evil. I want you to recognize that I'm a proud monkey. You vandalize my perception, but can't take down from it. And this is more than confession. I mean, I might press the button just so you know my discretion. I'm guarding my feelings. I know that you. Ich bin der Bodensatz der Menschheit. Meine Haare sind kraus, mein Schwanz ist groß, meine Nase ist rund und breit. Ihr hasst mich, nicht wahr? Ihr hasst mein Volk. Ihr wollt unsere Kultur auslöschen. Mit dem Song The Blacker the Berry beginnt Kendrick Lamar seinen Auftritt bei den Grammys. Es ist mehr Kriegserklärung als Begrüßung. Der schwarze Rapper und seine Crew performen in Häftlingsklamotten hinter Gefängnisgittern

Im altehrwürdigen Apollo Theater in Harlem singt Obama Let's Stay Together, den Soul-Klassiker von Al Green. Zum Ende seiner Amtszeit verbindet der Präsident sein Showtalent mit einem Gespür für Symbolpolitik, auch bei traurigen Anlässen. Im Sommer 2015 hält er eine Rede beim Begräbnis von Clementa Pinckney. Der schwarze Abgeordnete und Pastor war bei einem Attentat auf seine Kirche in South Carolina erschossen worden, eins von 9 Todesopfern. Obama spricht über den Rassismus und die Gewalt in den USA, dann fängt er an zu singen. Und 5000 überwiegend schwarze Trauergäste stimmen ein. Sie singen Amazing Grace. Das Lied schrieb der Kapitän eines Sklavenschiffs vor über 250 Jahren, als er in Seenot geraten war. Der Kapitän und die Sklaven überlebten. Der Kapitän wurde geistlicher und bekämpfte fortan die Sklaverei. Amazing Grace, how sweet the sound. Nun endet die Amtszeit des ersten afroamerikanischen Präsidenten. Ihm folgt ein Mann mit ganz anderen Qualitäten. Der britische Schriftsteller Martin Amis hat bereits im vergangenen Sommer eine erstaunliche Analyse geliefert und er darf sich durch die Wahl bestätigt fühlen. Durch Obamas Präsidentschaft wurde sehr viel Hass wiedererweckt. Die schiere Intelligenz, die rhetorische Souveränität ist für viele Weiße nicht zu ertragen. Aber der Hass ist nicht bloß ein Wiedererweckter, er hat auch neue Anteile. Anteile, die Donald Trump für sich zu nutzen weiß. Die schiere Intelligenz und die rhetorische Souveränität der Obamas, die ja auch erfolgreich ein attraktives, politisch und sexuell andersdenkendes Paar darstellen, diese Überlegenheit provoziert umso mehr Hass, je deutlicher wird, dass sie im Namen einer Political Correctness performt wird. Die Obamas sind die politisch korrekte und moralisch integre Neuerfindung der bürgerlichen Familie. Und dabei strahlen sie wie richtige Popstars, sodass ihnen mit der gängigen Anti-PC-Rhetorik nicht beizukommen ist. Nein, diese Obamas sind keine Spaßbremsen, keine Spielverderber, sie sind nicht lustfeindlich. Das offensichtlich Gelungene an diesem politisch korrekten Pop-Universalismus provoziert umso mehr Hass bei denen, die sich zu kurz gekommen fühlen. Je eleganter und souveräner die Obamas im Weißen Haus auftreten, desto mehr setzen sie sich dem Verdacht des Elitären aus und machen sich so zur Zielscheibe von Donald Trump. Wenn der Propaganda-Ego-Shooter Trump gegen die Eliten in Washington hetzt, dann sind auch die Obamas gemeint, eben weil sie Pop und Politik so überzeugend verbinden. So bleibt bei aller berechtigten Kritik an den eher mäßigen realpolitischen Fortschritten nach 8 Jahren Obama festzuhalten, symbolpolitisch waren diese beiden Amtszeiten von großer Bedeutung. Ob es den Obamas wirklich gelungen ist, die amerikanische Gesellschaft zu verändern, das werden die kommenden Jahre zeigen. I love you back. Oh, goodness. Oh, somebody's tripping. Like the legend of the Phoenix. All ends with beginnings. Barack und Michelle Obama, das erste afroamerikanische Präsidentenpaar der Vereinigten Staaten. Eine Ära geht zu Ende, auch für die Popkultur des Landes. Das war Wissenswert. Mein Name ist Daniel Sulzmann. Sie können die Sendung wie immer im Podcast nachhören oder finden Sie auf hrinforadio.de. So let's raise the bar and our cups to the stars. She's up all night till the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good luck. I'm up all night to get luck. We're up all night till the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good luck. We're up all night to get luck. We're up all night to get luck. We're up all night to get luck. We're up all night to get luck. We're up all night to get luck. We're up all night to get luck.